haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Tödliche Ausstellung. Der Mann, der in meinem Büro stand, hatte die wenigen Haare, die ihm noch blieben, quer über den Schädel verteilt, was ziemlich albern aussah. Zudem trug er einen scheußlichen Regenmantel und Schuhe, die so aussahen, als habe er sie aus einer Mülltonne geangelt. Ich bot ihm trotzdem einen Stuhl an, doch der Mann zog es vor, stehen zu bleiben. Mein Name ist Tischler. Ich verkaufe Kleintiernahrung. Danke, aber ich esse kein Katzenfutter. Ich habe eigentlich ein ganz anderes Problem. Das habe ich mir beinahe gedacht. Wurden Sie von Frau und Kindern verlassen oder ernährt sich Ihr Hund nur noch von Frischfleisch und Kaugummis? Nein, ich bin einer Leiche begegnet. Tatsächlich? Wo? Im Tram? Nein, in meinem Lieferwagen. Sie liegt noch jetzt da. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie sind mit einer Leiche im Lieferwagen zu mir gekommen? Nein. Ich habe einen anderen Wagen genommen. Der Lieferwagen steht noch auf dem Ausstellungsgelände. Wo? Bei der Landwirtschaftsausstellung. Sie müssen mir helfen. Ich möchte nichts mit der Polizei zu tun haben. Ich bin vorbestraft. Mein Geschäft geht schlecht. Bei einer Untersuchungshaft könnte ich den Laden dicht machen. Das wäre das Aus. Wie stellen Sie sich das vor? Soll ich die Leiche über die Schulter nehmen und woanders hinbringen? Vielleicht zur Konkurrenz? Ja, das wäre toll, wenn Sie das machen könnten. Der Kerl hatte in seinem Leben eindeutig zu viel Hundefutter abgekriegt. Ich knurrte etwas vor mich hin, worauf er in die Innentasche seines Regenmantels griff und eine neue Tausendernote hervorholte. Helfen Sie mir? Mal sehen. Zuerst muss ich mir die Leiche und den Lieferwagen anschauen. Welches Geschlecht hat die Leiche? Ich glaube, männlich. Sie glauben? Ja. Ich war aufgeregt, da habe ich nicht so genau hingeschaut. Aber Sie sind absolut sicher, dass der Mann tot ist? Ja, sonst wäre er erwacht von dem Schrei. Was für ein Schrei? Das tut nichts zur Sache. Sie haben geschrien? Ja. Hier, das ist eine Eintrittskarte. Sie können mit mir fahren, wenn Sie wollen. Ich folgte ihm und bereute es schon nach wenigen Minuten. Er saß, nach vorne gebeugt, über dem Lenkrad und starrte auf die Straße, so als würde er keine 10 Zentimeter weit sehen. Das ging noch, aber dazu kam, dass er auch noch laut volkstümliche Schlager sang. Es war grauenhaft. Ich hielt mir beide Ohren zu und wünschte mir ein Heftpflaster herbei. Vor dem Ausstellungsgelände tummelten sich eine Menge Leute. Ich mag solche Menschenaufläufe nicht. Ich sagte Tischler, dass ich später zu ihm in die Halle 1 kommen würde. Ich ging einige Meter, um mich etwas zu erholen, doch von überall her hörte ich diese volkstümlichen Klänge. Es war wie ein langes, schreckliches Wochenende mit Sepp Trötsch. Ich wollte gerade eine Toilette aufsuchen, als mich ein junger Mann anrempelte. Haben Sie Fritz Maurer gesehen? Ist das eine der Bratwürste, die hier überall herumlaufen? Was? Sie kennen Fritz Maurer nicht? Nein. Ist das eine Meinungsumfrage? Fritz Maurer ist ein sehr bekannter Politiker. Ich bin sein Bodyguard. Tatsächlich? Und vor wem müssen Sie seinen Body beschützen? Vor zu viel Bodylotion? Vor seinen Gegnern. Fritz Maurers Erfolg hat ihm auch Feinde eingebracht. Hat er sich etwa mit einem Baby auf dem Arm ablichten lassen? Politiker sollten so etwas öfters tun, dann sieht man so richtig, wie dämlich sie doch eigentlich sind. Fritz Maurer setzt sich für die kleinen Leute ein. Toll! Macht er die Köpfe der Großen kleiner. Brennende Themen greift er auf. Zum Beispiel das mit den Ausländern. Das muss doch gelöst werden. Ausländer an sich sind kein Problem, aber die Dummköpfe, die daraus ein Problem machen, sind problematisch. Ja, ja, ich sehe schon. Bei Ihnen muss man noch Überzeugungsarbeit leisten. Nicht nötig. Ich bin sehr wohl von mir überzeugt. Und ich muss jetzt Maurer suchen. Schließlich muss ich ihn beschützen, wenn er angegriffen wird. Ich stellte mir vor, wie man Maurer mit einem Dutzend Bratwürste angriff und dieser verzweifelt nach seinen Wählern schrie, die ihn nicht hörten, weil sie auf dem Kopfhörer das Nabtal-Duo hörten. Ich betrat die heiligen Hallen und traf auf einen Mann, der interessiert ein paar Gartenscheren begutachtete. Sieh an, Maloney, auf einer Ausstellung. Suchen Sie hier nach einem neuen Klienten? Nein, danke. Ich bin bis zum Jahr 2000 ausgebucht. So sehen Sie auch aus, Maloney. Hier, tolle Gartenscheren. Aber für Leute wie Sie ist das kein Thema. Sie können sich ja nicht einmal einen Balkon leisten. Dafür leiste ich mir eine eigene Meinung. Und die sagt Ihnen jetzt, Sie können mich mal. Aber Maloney, ich bin nicht im Dienst. Möchte eine neue Espresso-Maschine kaufen. Meine Frau hat mir gesagt, dass man hier Rabatt kriegt. Aber ich weiß einfach nicht, wo die Espresso-Maschinen sind. Vielleicht sollte ich mir ein Set dieser Scheren kaufen. Er überlegte noch eine Weile und kaufte dann ein Set. Es bestand aus 15 verschiedenen Scheren. Dazu gab es gratis eine Allzweckschere, die alle anderen Scheren eigentlich überflüssig machte. Aber das störte ihn nicht. Ich ging weiter und landete bei meinem Klienten, der gerade versuchte, einer Frau einen Hundeknochen aus Plastik anzudrehen. Er blieb erfolglos. Schwierige Zeiten, Maloney. Die Leute überlegen sich zweimal, ob sie sich einen Hundeknochen kaufen sollen. Dabei gibt es eine Menge Hunde, die hervorragend zu meinen Hundeknochen passen würden. Wo ist die Leiche, Herr Tischler? Nicht so laut. Hinten beim Seiteneingang, da steht mein Lieferwagen. Ich folgte ihm. Er grüßte unterwegs beinahe alle Leute, denen er begegnete. Ich blieb stumm und starrte auf den Rücken meines Klienten. Ich grüße prinzipiell nie mehr als 3 Leute täglich, mich selber mitgezählt. Draußen war es angenehm ruhig. Tischler schaute sich nervös um und öffnete dann die Tür seines Lieferwagens. Hoffentlich riecht der nicht unangenehm. Keine Angst, das dauert eine Weile. Du meine Güte, der stinkt aber schon ganz gewaltig. Kein Wunder, der lebt auch noch. Unmöglich, der Mann war tot. Dieser hier schnarcht. Wecken Sie ihn ruhig auf. Aber das ist ein anderer Mann. Dieser hier trägt teure Lederschuhe. Der andere trug Turnschuhe. Vielleicht hat er sich in der Zwischenzeit umgezogen. Nein. Das ist ein anderer Mann. Los, machen Sie etwas. Dieser Mann liegt unbefugt in meinem Wagen. Es dauerte eine Weile, bis wir den Mann wach gekriegt hatten. Er gähnte theatralisch. Bei genauerem Hinriechen roch der Mann nicht nach Alkohol, sondern nach einem Putzmittel. Tischler wurde beinahe hysterisch. Er beharrte darauf, dass er vor etwas mehr als einer Stunde eine Leiche in seinem Wagen hatte. Es gibt Leute, denen kommt im Leben alles abhanden. Die vermeintliche Leiche entpuppte sich als ein bekannter Lokalpolitiker, dem sein Bodyguard und, wie man riechen konnte, auch sein Deo abhanden gekommen war. Er schaute uns belämmert an. Weshalb haben Sie sich ausgerechnet in meinen Wagen gelegt? Ich war müde und Ihr Wagen sah einigermaßen bequem und sauber aus. So wie Ihre politische Weste sauber ist. Sind Sie etwa ein Linker oder ein Grüner oder vielleicht sogar einer dieser Intellektuellen? Dieser Herr ist Privatdetektiv. Tatsächlich. Da fällt mir ein, wo ist mein Bodyguard? Ich bezahle den Kerl schließlich dafür, dass er in meiner Nähe ist. Muss ein verdammt einsamer Job sein, anderen Leuten die Stimme zu klauen. Ach, hören Sie doch auf. Darf ich Sie etwas fragen, Herr Maurer? Möchten Sie ein Autogramm? Nein. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht zufällig eine Leiche gesehen haben, als Sie sich hinlegten. Maurer lachte laut und unverschämt. Dann klopfte er seinen Anzug ab, prüfte, ob der Hosenschlitz geschlossen war und marschierte von dannen, wie wenn er gerade eine Wahlkampfrede gehalten hätte. Ich wollte von Tischler wissen, was die Leiche, außer Turnschuhen, sonst noch trug. Eine Lederjacke. Die Leiche trug eine Lederjacke und Jeans. Ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass sie Jeans trug. Moment, da kommt Frau Hauser. Sie hat die Leiche auch gesehen. Die Frau, die sich uns näherte, sah aus wie die Enkeltochter von Tischler. Doch er umarmte sie nicht so wie eine nahe Verwandte. Sie ließ es sich gefallen. Frau Hauser sah mich mit einem neckischen Lächeln an. Tischler sagte ihr, dass sie die Leiche beschreiben soll. Auch das tat sie mit einem Lächeln. Ein ungepflegter Mann. Um die 30. Und er trug einen schwarzen Veston? Nein, er trug eine Lederjacke. Unsinn. Es war ein Veston und blaue Leinenhosen. Jeans. Es waren eindeutig Jeans. Ach was, Leinenhosen. Und er hatte Stiefel an. Stiefel? Er hatte ganz eindeutig Turnschuhe an. Vielleicht lag in dem Lieferwagen noch eine andere Leiche herum. Wann haben Sie denn in den Lieferwagen geschaut, Frau Hauser? Ich? Wir haben die Leiche gemeinsam gesehen. Wir wollten gerade im Lieferwagen ein bisschen gut. Gucken. Das interessiert Herrn Maloney nicht. Oh doch, solche Dinge sammle ich für meine Memoiren. Ich muss jetzt leider gehen. Ich habe noch eine Demonstration. Eine politische? Nein, nein. Der neue Superglanz-Allesreiniger reinigt alles. In Sekundenschnelle wird der dreckigste Boden helle. Kann verdünnt auch für kalte Umschläge und als Hustensaft verwendet werden. Ich sagte Tischler, dass ich mich noch genau eine Stunde auf die Suche nach der Leiche machen wollte. Er nickte grimmig. Ich ging zurück in die Halle und streifte ziellos an den verschiedenen Ständen vorbei. Immer wieder traf ich auf Leute, die ziemlich blass aussahen, aber alle waren noch knapp am Leben. Besonders lebendig benahm sich eine Frau, die auf mich zustürmte und mich am Ärmel zupfte. Ich mag so etwas nicht. Sind Sie Polizist? Nur wenn ich Sie auf der Stelle verhaften kann. Nicht mich müssen Sie verhaften, den Mörder müssen Sie verhaften. Aha. Und in welcher Halle treffe ich den Mörder? Der ist doch längst abgehauen, aber ich kann ihn beschreiben. Der Reihe nach. Wen hat der Mörder umgebracht? Einen Mann. Ich kann ihn beschreiben. Den Mann oder den Mörder? Der Mann war so groß und der Mörder etwa so viel größer. Sie zeigte mit ihrer Hand in die Luft, stand dann auf die Zehenspitzen und markierte noch ein paar Quadratzentimeter Luft. Los, verhaften Sie den Mann! Ihre Beschreibung ist zwar sehr präzise, aber trotzdem kann ich mir von dem Mann noch kein Bild machen. Was hatte er denn an? Keine Ahnung. Ich habe mich auf seine Größe konzentriert. Wo kann ich meine Belohnung abholen? Ich sagte ihr, dass die Tombola-Gewinne in einer anderen Halle verteilt würden. Sie verschwand in der Menge und ich atmete tief durch. Es half nicht viel. Die Luft in der Halle war nicht besser als im Gotthardtunnel. Zu allem Unglück gesellte sich auch noch ein bratwurstessender Polizist zu mir. Toll, diese Ausstellung. Und das Essen hier ist einfach toll. Ich weiß jetzt übrigens, wo die Espressomaschinen zu finden sind, Maloney. Irgendwo in Halle 3. Weshalb tragen Sie eigentlich diese Schwimmweste? Fantastisch, finden Sie nicht? Aus Halle 5. Sonderangebot ist besonders für Hochseejachten geeignet. Sie besitzen eine Hochseejacht? Nein, aber man kann ja nie wissen. Und diese Schwimmweste kann man auch im Hallenbad gebrauchen, ist von allen Bademeistern der Schweiz anerkannt. Als er sich wegdrehte, sah ich, dass er auch noch eine Tüte voller Hundefutter eingekauft hatte. Offenbar hatte ihn Tischler ganz schön über den Tisch gezogen. Ich fragte ihn nicht, ob er einen Hund besitzt, denn es konnte durchaus sein, dass er das Futter für seine Familie gekauft hatte. Er wollte mir gerade einen Bissen der übelriechenden Wurst anbieten, als sich hinter uns etwas tat. Was ist denn das? Vermutlich eine Frau, die sie zum ersten Mal leibhaftig gesehen hat. Die schaut auf den Boden, Maloney. Liegt da nicht etwas? Vielleicht eine dieser Würste. Eine, die sich noch bewegt. Mir wird gleich übel, Maloney. Hilfe! Polizei! Ach du meine Güte, das ist ja die Frau mit dem Höhenmesser. Sie kennen die Frau? Ja, sie kann sich nur die Größe merken. Schaut sie deshalb auf den Boden? Polizei! Wann kommt endlich die Polizei? Ich glaube, die hat Sehnsucht nach Ihnen. Fällt nicht in meine Zuständigkeit. Ich bin hier nicht im Dienst, Maloney. Trotzdem kam er mit mir auf die Frau zu. Sie starrte gebannt auf einen umgekippten Tisch, der als eine Art Barriere die Leute daran hindern sollte, durch eine der Seitentüren nach draußen zu gehen. Der Tisch war rot und die Farbe blätterte ein wenig ab. Das allein war noch kein Grund, so laut nach der Polizei zu schreien. Doch hinter dem Tisch lag noch etwas anderes. Wir sahen zuerst nur einen Fuß, der in einem Turnschuh steckte. Als wir näher kamen, sahen wir auch den Rest. Offenbar hatte Tischler recht gehabt. Auf dem Ausstellungsgelände lag tatsächlich eine Leiche herum. Immer mehr Schaulustige scharten sich um den Tisch und starrten. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, zurückstarren. Am Fundort der Leiche tummelten sich schon bald einheimische Polizisten, sensationshungrige Journalisten und eine Menge Gaffer. Die Polizei verhörte auch mich. Ich tat so, als sei ich geistig benebelt und erzählte ein paar amüsante Geschichten aus dem Alltag eines Korbflechters im Emmitau. Dann verkrümelte ich mich und ging zur Halle 1, wo mein Klient noch immer versuchte, unappetitliche Nahrungsmittel für Kleintiere zu verkaufen. Seine Bemühungen waren mehr oder weniger für die Katz. Frau Hauser hatte sich zu ihm gesellt und eine Wagenladung Superglanz-Allesreiniger aufgestellt. Ich habe die Leiche gesehen, Maloney. Das war der Mann, der in meinem Lieferwagen lag. Aber der Mann hat sich zwischendurch umgezogen. Leichen ziehen sich nicht um, Laura. Das ist allgemein bekannt. Vielleicht war er noch nicht ganz tot und hat sich halbtot umgezogen und ist dann vor Erschöpfung ganz gestorben. Ich glaube, du hast zu viel von deinem Superglanz-Allesreiniger getrunken, Laura. So wie es ausschaut, ist der Mann erschossen worden. Sie sind aus dem Schneider, Tischler, und ich kann endlich zurück in mein Büro. Meinetwegen. Aber Sie verpassen einiges. In der Halle 8 gibt es Tiervorführungen. Da wird gezeigt, wie ein Schaf einen Salto rückwärts springt und ein Muni, das fließend Englisch spricht, mit Cockney-Akzent. Very well, aber mich nerven schon die meisten Menschen, wenn sie sprechen. Da möchte ich mich nicht auch noch mit Tieren unterhalten müssen. Möchten Sie nicht eine Flasche Superglanz-Allesreiniger kaufen? Sie können damit Ihr Büro putzen. Hilft gegen Flöhe, Läuse, Küchenschaben und Steuerberater. Habe ich selbst getestet. Ich bedankte mich artig und ging. Die Frau, die die Leiche gefunden hatte, irrte in Halle 3 herum. Ich schaute in die andere Richtung, doch die Frau entdeckte mich trotzdem. Mörgeli ist mein Name. Ach, es ist ja so grauenhaft. Niemand kann mir sagen, wo ich den Finderlohn abholen kann. Was denn für einen Finderlohn? Ich habe immerhin eine Leiche gefunden und davon stehen mir 10% zu. Die Füße oder die Hände? Ich hätte die Leiche auch für mich behalten können. Ich glaube kaum, dass sie Ihnen auf die Dauer Freude bereitet hätte. Was machen Sie? Nehmen Sie die Nase von meiner Bluse. Sie riechen ziemlich streng. Ist das Ihr Eau de Toilette? Vielleicht ein Parfum vom amtierenden Schwingerkönig? Das ist der neue Superglanz-Allesreiniger. Ich habe mir natürlich sofort die Hände damit gewaschen. Schließlich war ich ganz nahe an der Leiche dran. Der Gestank erinnert mich an etwas. Das ist kein Gestank. Der neue Superglanz-Allesreiniger duftet wie eine Frühlingswiese. Ich schnupperte noch einmal intensiv an ihren Händen. Was auch immer ich roch, es roch nicht im Entferntesten wie eine Frühlingswiese. Dafür fiel mir wieder ein, wo ich den Gestank schon einmal übel in der Nase hatte. Beim Lieferwagen, als der Politiker herausgetorkelt kam. Ich ließ Frau Mörgeli in ihrer penetranten Duftwolke stehen und eilte durch zwei der noch immer überfüllten Hallen. Nach allerlei unfreiwilligen Zusammenstößen begegnete ich wieder einem Mann, der nicht im Dienst war. Maloney, noch immer nichts gefunden für Ihr mickriges Büro? Wie wär's mit einem großen Spiegel? Das erweitert die Perspektive. Sie scheinen ja drauf und dran zu sein, die ganze Halle leer zu kaufen. Wo haben Sie denn dieses seltsame Bügeleisen gekauft? Das ist kein Bügeleisen, sondern eine moderne Nachttischlampe. Reagiert auf Geräusche. Sobald ich einschlafe und losschnarche, löscht sie automatisch das Licht. Das hilft natürlich ungemein stromsparend. Toll. Ich dachte, Sie wollten sich eine Espressomaschine kaufen. Ja, in Halle 9 soll es welche haben. Ein Mann hat mir das gesagt. Ein netter Mann. Ist Politiker. Hier in der Stadt. Und wo steckt der Kerl? Möchten Sie ihn wählen, Maloney? Er ist da hinten, zusammen mit einem anderen netten Mann. Der andere nette Mann war der Bodyguard, der neben Maurer stand und aufmerksam die Leute musterte. Maurer versuchte, vorteilhaft auszusehen, erinnerte aber von Weitem an einen älter gewordenen Sonntagsschüler, den man vor der Kirche vergessen hatte. Ich ging auf die beiden zu und trat Maurer gehörig auf den großen Zeh. Politiker mögen so etwas nicht. Hey, was machen Sie? Das tut weh. Ich werde Ihnen gleich Ihre Haarwurzeln massieren, und zwar einzeln. Lassen Sie ihn in Ruhe. Ich bin bewaffnet. So sehen Sie auch aus. Dieser Kerl hat einen Mann erschossen, hier auf dem Ausstellungsgelände. Bei Ihnen hat es wohl zu lange ins Oberstübchen gewindet, hä? Soll ich ihn unschädlich machen? Es gibt Zeugen. Zeugen? Quatsch. Es war weit und breit niemand zu sehen. bist du von allen guten Geistern verlassen. Dann leg dich doch herein und du fliegst wie ein Volltrottel darauf ab. Macht nichts, ich habe einen tollen Anwalt, der reitet mich wieder raus. Du hast den Mann tatsächlich umgebracht? Aber das war doch gar nicht nötig. Ich hätte ihn dir von Hals geschafft. Nicht, was Sie jetzt meinen. Ich löse so etwas auf meine Art. Ein paar Knochenbrüche, das reicht in der Regel. Hat der Mann Sie erpresst, Maurer? Ja, er hat. Wie sind Sie auf mich gekommen? Einmal abgesehen von der Zeugin. Der Superglanz Allesreiniger hat Sie verraten. Ich vermute, dass Sie die Leiche zuerst in den Lieferwagen gelegt und dann wieder daraus entfernt haben. Mit dem Superglanz Allesreiniger wollten Sie den Wagen putzen, als wir auftauchten und Sie sich etwas einfallen lassen mussten. Sie spielten den Schlafenden. Nicht schlecht, aber mein Anwalt ist besser. Und ich kann mir einen neuen Job suchen. Vielleicht sollte ich als Bodyguard von Kurt Felix bewerben. Da gibt's sicher nicht viel zu tun. Der lässt alle an sich ran, solange darüber in der Zeitung berichtet wird. Maurer wurde verhaftet. Mein Lieblingspolizist kaufte sich in der Halle 1 noch eine Dreierpackung Superglanz Allesreiniger und verschwand dann draußen im Nebel. Als Maurer vor Gericht kam, zeigte es sich, dass er tatsächlich einen guten Anwalt hatte. Anstelle von 15 Jahren erhielt er nur 14 Jahre und 11 Monate. So geht das.